Als nun Jerusalem eingenommen war, 1, im 9. Jahre Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monate, rückte Nebukadrezar, der König von Babel, mit seiner gesamten Heeresmacht gegen Jerusalem und schloss es ein, im 11. Jahre des Zedekia aber, im 4. Monat. Am 9. des Monats wurde Bresche in die Stadt gelegt, da kamen alle Obersten des Königs von Babel und ließen sich am Mitteltore nieder, Nergalsarezer, Samganibo, Sasechim, der Oberkämmerer, Nergalsarezer, der Obermagier. Mit allen übrigen Obersten des Königs von Babel. Als aber Zedekia, der König von Juda, und alle Kriegsleute sie sahen, flohen sie und verließen des Nachts die Stadt auf dem Wege nach dem Königsgarten durch das Tor zwischen den beiden Mauern und zogen weiter in der Richtung nach der Araber. Aber die Truppen der Chaldäer jagten ihnen nach und holten Zedekia ein in den Steppen von Jericho, sie nahmen ihn mit und führten ihn zu Nebukadrezar, dem Könige von Babel, nach Ribla im Gebiete von Hamat, der sprach ihm das Urteil. Und der König von Babel ließ in Ribla die Söhne Zedekias vor seinen Augen schlachten, dazu ließ der König von Babel alle edlen Juda schlachten. Zedekia aber ließ er blenden und in Ketten legen, um ihn nach Babel zu bringen. Den Palast des Königs aber und die Häuser des Volks verbrannten die Chaldäer und rissen die Mauern Jerusalems nieder. Und den Rest des Volks, die in der Stadt übrig gebliebenen, und die Überläufer, die zu ihm übergelaufen waren, und den Rest des Volks, die übrig gebliebenen, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwächter, hinweg nach Babel, von den geringen Leuten jedoch, die gar nichts ihr eigen nannten, ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwächter, etliche im Lande Juda zurück und verlieh ihnen an jenem Tage Weinberge und Äcker. In Betreff Jeremias aber erließ Nebukadrezar, der König von Babel, durch Nebusaradan, den Obersten der Leibwächter, folgenden Befehl: Hole ihn, trage Sorge für ihn und füge ihm keinerlei Böses zu, vielmehr verfahre mit ihm nach den Wünschen, die er gegen dich äußert. Und es sandten Nebusaradan, der Oberste der Leibwächter, und Nebusasban, der Oberkämmerer, und Nergalsarezer, der Obermagier, und alle Obersten des Königs von Babel hin und ließen Jeremia aus dem Wachthofe holen und übergaben ihm Gedalia, dem Sohne Ahikams, des Sohnes Safans, dass er ihn in den Palast verbringe. Und so verblieb er inmitten des Volks. An Jeremia aber war, während er im Wachthof in Haft war, folgendes Wort Jahwes ergangen: Geh hin und sprich zu dem Äthiopen Ebed-Melech, so spricht Jahwe der Herrscher, der Gott Israels, nun lasse ich meine Worte über diese Stadt, nämlich die in Betreff des Unheils und nicht die in Betreff des Heils eintreffen, und sie werden jenes Tags vor deinen Augen in Erfüllung gehen. Dich aber will ich an jenem Tag erretten, ist der Spruch Jahwes, und du sollst nicht in die Gewalt der Männer überliefert werden, vor denen dir graut. Vielmehr will ich dich entrinnen lassen, und du sollst nicht durch das Schwert fallen und sollst dein Leben zur Beute haben, weil du dich auf mich verlassen hast, ist der Spruch Jahwes.